Let's turn to 1 Samuel chapter 5. Gehen wir zum 1. Samuel Kapitel 5. And let's continue with the theme, the glory has departed. Fahren wir fort mit dem Thema, die Herrlichkeit ist weggegangen. Or where has the glory gone? Oder wo ist die Herrlichkeit hingegangen? We talked about this about 3 weeks ago in 1 Samuel 4. Vor 3 Wochen haben wir das nämlich im 1. Samuel Kapitel 4 besprochen. The child was named Ichabod. Das Kind wurde genannt Ichabod. Where has the glory gone? Was bedeutet so viel, wo ist die Herrlichkeit? And in 1 Samuel 5, in 1. Samuel 5, we follow the glory of God. Folgen wir nun der Herrlichkeit Gottes into the camp of the Philistines. In das Lager der Philister. A wonderful principle for us tonight. Ein wunderbares Prinzip für uns heute Abend. Father, bless these words. Vater, segne diese Worte. In Jesus' name we ask. In Jesus' Namen bitten wir dich. Amen. Amen. Now the Philistines took the Ark of God and brought it to Ebenezer to Ashdod. Als die Philister die Lade Gottes weggenommen hatten, brachten sie sie von Ebenezer nach Ashdod. Remember, they had captured it in battle. Sie haben sie in der Schlacht genommen. When Eli heard of the capture, als Eli hörte, dass sie beschlagnahmt wurden, the priest, he fell over and died. Fiel er um und starb bei dem Sturz. When Phinehas' wife gave birth, und als dann die Frau von Phinehas dann Geburt gab, and heard that the ark was taken, und erfuhr, dass eben die Bundeslade weggekommen ist, she named her child Ichabod, hat sie ihr Kind Ichabod genannt, just before she died. Kurz bevor sie starb. Now in 1 Samuel 4 we find Israel using the ark as a religious relic. Und wir sehen im 1. Samuel 4, dass Israel die Arche missbraucht als ein religiöses Relikt. They were looking at it as an object. Sie betrachteten es als ein Objekt. And making the symbol sacred. Und das wollten das Symbol heilig machen. Above the reality that the symbol represented. Jenseits der Realität, dass dieses Symbol eigentlich darstellte. Disregarding the reality. Sie haben die Realität missachtet. And worshiping the symbol. Und das Symbol aber angebetet. Idolatry. Und das ist eben Götzendienst. Chapter 5, one more time. Verse 2. Kapitel 5, Vers 2. The Philistines took the ark of God and brought it into the house of Dagon and set it by Dagon. Und die Philister nahmen die Lade Gottes und brachten sie in das Haus Dagons. A lot of symbolism here for us. Hier sehen wir noch mehr Symbolismus. All right, we'll get into it. Then the Ashdodites rose early the next morning, and behold, Dagon had fallen on his face to the ground before the ark of the Lord. Und als die Aschdoditer am nächsten Tag früh aufstanden und in das Haus Dagons kamen, siehe, da lag Dagon auf seinem Gesicht auf der Erde vor der Lade des Herrn. Now look at the denial here. Seht zu die Verleugnung, die hier stattfindet. So they took Dagon and set him in his place again. Und sie nahmen Dagon und stellten ihn wieder an seinen Ort. Oh, our God is having troubles here. Unser Gott hat hier Probleme. We better put him back in his place. Rücken wir ihn wieder zurecht. Vers 4. But when they arose early the next morning, und als sie sich am Morgen des nächsten Tages früh aufmachten, behold, Dagon had fallen on his face to the ground before the ark of the Lord. Siehe, da lag Dagon wieder auf seinem Gesicht auf der Erde vor der Lade des Herrn. And the head of Dagon and both the palms of his hands were cut off. On the threshold. Und zwar lagen der Kopf Dagons und seine beiden Hände abgehauen auf der Schwelle. Only the trunk of Dagon was left to him. Nur der Rumpf Dagon war von ihm übrig geblieben. Therefore neither the priests of Dagon nor all who entered Dagon's house tread on the threshold of Dagon in Ashdod to this day. Darum treten die Priester Dagons und alle, die in das Haus Dagons gehen, nicht auf die Schwelle Dagons in Ashdod bis auf den heutigen Tag. And the hand of the Lord was heavy on the Ashdodites. Und die Hand des Herrn lag schwer auf den Ashdoditern. He ravaged them and smote them with tumors. Und er brachte Verderben über sie und erschlug sie mit bösen Beulen. Some translations say hemorrhoids. Manche Übersetzungen sagen Hämorrhoiden. God is, if it's hemorrhoids, then God is pretty, pretty humorous here. Wenn es das so wäre, dann würde man Gottes Humor daran erkennen. Both the Ashdodites and its territories. Sowohl die Aschdodite und deren Gebiet. So they moved it to the next city. Und sie haben es dann in die nächste Stadt and the verlegt. Same thing happened. Und dort passierte das Gleiche. And they moved it to another city and the same thing happened. Und sie haben es dann transferiert in die, wieder die nächste Stadt und dort passierte wieder das Until Gleiche. Finally they said, get it out of here. Bis sie schließlich sagten, werden wir es los. Nobody can sit. Keiner kann sitzen. Nobody can go to the bathroom. Keiner kann mehr aufs Klo gehen. I mean, this is not funny. Das macht keinen Spaß mehr. Okay, here's Gut. Our point tonight. Hier ist der, das Prinzip heute Abend. So many times, so oft, we want to bring, wollen wir bringen, or we want to make a spiritual reality into a religious work. Wollen wir eine geistige Realität einfach in ein religiöses Werk umwandeln? And we want to submit the spiritual reality. Wir wollen die geistige Realität hineinstopfen oder unterordnen. To our mind, unserer Vorstellung, and to the work of our hands. Und dem Werk unserer Hände. Do you get the picture here? Seht ihr, wisst was das soll? These Philistines, diese Philister, respected the Ark of God. Sie respektierten wohl die Bundeslade as Gottes. A religious object. Als religiöses Objekt. They didn't destroy it. Sie zerstörten sie like nicht. The Israelites would destroy their gods. So wie die Israeliten ihre Götter zerstören they würden. Honored it. Nein, sie ehrten sie. It's sacred. Es ist heilig. It's divine. Es ist göttlich. It's got power. Es hat Kraft in sich. And they had full respect for it. Und respektierten es sehr. Just one problem. Doch ein Problem. And it's the same thing that we do. Und es ist das Gleiche, was wir auch machen. We want to submit this reality. Wir wollen diese Realität unterordnen. Is this too loud? We want to submit this reality. Wir wollen diese Realität unterordnen. To our natural mind, unserem natürlichen Verstand, and the work of our hands. Und dem Werk unserer Hände. Now turn to Galatians chapter 4. Nun gehen wir zu Galater 4, bitte. And we'll pick up right where we left off. Und setzen dort einfach fort. In the first message. Here is Paul writing to the Galatians. Hier schreibt Paulus den Galatern. Verse 15 of chapter 4. Im Kapitel 4, der 15. Vers. And he asks this question. Und fragt nun. Where then is the sense of blessing you had? Wo ist nun eure Glückseligkeit? He's asking the same thing. Er fragt das Gleiche. Where is the glory? Wo ist die Herrlichkeit? Why is it Ichabod? Warum ist es Ichabod? We had glory. Wir hatten Herrlichkeit. Glory. Herrlichkeit. We had a blessing together. Wir hatten einen Segen gemeinsam. Where did it go? Wo ging es hin? Something came in and drove it out. Es kam was dazwischen und trieb es aus. Our blessing departed. Unser Segen ist fort. Let's read on. Lesen wir weiter. One more time. Where then is the sense of blessing you had? Wo ist nun eure Glückseligkeit? For I bear you witness, denn ich bezeuge euch, that if possible, dass ihr, wenn möglich, you would have plucked out your own eyes and given them to me. Eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. So have I become your enemy by telling you the truth? Bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? What is this truth about? Worüber? Die Wahrheit worüber? About living by grace. Der Gnade nach Leben. Look at verse 21. Vers 21. Tell me. Sagt mir. You who want to be under law. Die ihr unter Gesetz sein wollt. Or you who want to submit spiritual realities. Die euch geistigen Realitäten unterordnen wollt. To your natural mind. Nach natürlichem Verstand and the work of your own production. Und den Frucht deiner eigenen Arbeit oder Produktion. Tell me, sagt mir, do you listen to the law? Hört ihr auf das Gesetz? Verse 22. For it is written that Abraham had two sons. Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte. One by the bondwoman. einen von der Magd, and one by the free woman. Und einen von der Frei. But the son of the bondwoman was born according to the flesh. Aber der von der Magd war nach dem Fleisch geboren. But the son of the free woman through the promise. Der von der Freien jedoch durch die Verheißung. This is allegorically speaking. Das hat einen bildlichen Sinn. For these women are two covenants. Denn diese Frauen bedeuten zwei Bündnisse. One proceeding from Mount Sinai. Eines vom Berg Sinai. Listen to this. Hört zu. Bearing children who are to be slaves, she is Hagar. Das in die Sklaverei hineingebiert und das ist Hagar. A lot of Christians are slaves tonight. Viele Christen sind heute Sklaven. They are living under the law. Sie leben unter dem Gesetz. They have made spiritual realities religious relics. Die haben geistige Realitäten eingeschränkt in religiöse Relikte. And the reality is no further than their own mind. Und die Realität steigt nicht über den eigenen Verstand. Have you ever heard of Neo-Orthodoxy? Habt ihr schon mal gehört von der Neo-Orthodoxie? If you studied the theology of a Neo-Orthodox, wenn man die Theologie des Neo-Orthodoxen studiert, you would be surprised. Wärst du überrascht? You'd say, I can't find anything different. Ich sehe keinen Unterschied. What, I don't understand. What's the difference? Wo ist da der Unterschied? The difference is this. Da ist der Unterschied. A Neo-Orthodox believes der Neo-Orthodox glaubt, that the Bible came from God, dass die Bibel von Gott kam, but jedoch his mind sein Verstand stands over the Bible. Steht über der Bibel, seine Denkweise. The Bible is submitted to the power of his own intellect. Das heißt, die Bibel ist jetzt unterstellt der Kraft seines Intellekts. So the Bible becomes nothing more than a religious relic. Die Bibel ist dann nicht mehr als ein religiöses Relikt. And God will not stand for this. Und Gott wird nicht dabei stehen. God will not allow me to bring realities into my life. Gott wird mir nicht zulassen, Realitäten in mein Leben zu bringen. And erect them. Sie aufstellen. Right next to my mind. Neben meinem Verstand. Let's worship God. Beten wir Gott an. Yes, I believe in the Bible. Ja, selbst die Bibel. It's God's word. Das ist Gottes Wort. And we honor all these truths. Und wir ehren all diese Wahrheiten. And we're actually very proud of it. Und sind stolz auch noch. And we'll fight for it. Und kämpfen darum. There's just one thing. Jedoch eines. Dagon is in the temple. Dagon ist im Tempel. With the Ark of God. Mit der Bundeslade. Dagon was the god of vegetation or how do you say? Yeah. Dagon war sein Fruchtbarkeitsgott. Thanks, Gerald. He was the god of fertility. Er war ein Fruchtbarkeitsgott. That vegetation would prosper. Dass eben die Pflanzen dann gedeihen würden und so weiter. The god of human production. Der Gott menschlicher Produktion. Natural production. Natürlicher Fortpflanzung. And this is the neo-orthodox mindset. Und das ist eben der Verstand oder diese Gesinnungsrichtung des Neo-Orthodoxen. We will fully respect God. Wir werden Gott voll respektieren. No problem. Kein Problem. He can be erected in my heart. Er kann in meinem Herzen aufgestellt werden. Yes, in the place of honor. Ja, im Platz der Ehre sogar. Right next to Dagon. Neben Dagon. Yes, right next to my natural mind. Neben meinem natürlichen Sinn. I will give him the highest place. Ich gebe ihm den höchsten Platz. In all of my heart. In allem auf meinem Herzen. Right next to my natural mind. Neben meinem natürlichen Denkschema. Oh God be honored. Gott sei geehrt. Right next to my natural productivity. Neben oder parallel zu meiner natürlichen Produktion oder Arbeit. It's only one problem. Das gibt's aber ein Problem. It all sounds good. Es klingt so gut. It all looks noble. Es sieht nobel aus. Just one question. Doch eine Frage. Where is the glory of God? Wo ist Gottes Herrlichkeit? Where is the sense of blessing? Wo ist das Gefühl des Segens? Well, it's hidden. versteckt. Oh, it's hidden really well. Ah, dann ist es aber gut versteckt. If someone comes into our church, wenn jemand in unsere Gemeinde kommt, they should sense a blessing. Sie sollten einen Segen spüren. They should walk in and think, sie sollten reinkommen und sich denken, people have something here. Diese Leute haben da was. I'd love to be here. I don't know what it is. Es gefällt mir da und ich weiß gar nicht warum. Many people love what we have. Vielen Leuten gefällt, was wir haben. They stick around for a while. Sie halten sich eine Weile lang auf. And they adapt what we have as a religious relic. Nehmen, was wir haben, an als religiöses Relikt. And they put it in their hearts. Setzen es in ihr Herz. Right next to Dagon. Neben Dagon. Dagon. God will not put up with that. Doch Gott wird das nicht zulassen. Now watch. Let's go back to Hagar. Gehen wir zu Hagar zurück. Galatians 4:25. Now this Hagar is Mount Sinai. Denn Hagar ist der Berg Sinai. In Arabia. In Arabien. And corresponds to the present Jerusalem. Entspricht aber dem jetzigen Jerusalem. For she is in slavery with her children. Denn es ist mit seinen Kindern in Sklaverei. But the Jerusalem above is free. Das Jerusalem droben aber ist frei. She is our mother. Und das ist unsere Mutter. Verse 27. 27. Do you know why she is our mother? Wisst ihr, warum es unsere Mutter ist? Because that Jerusalem is promised. Weil dieses Jerusalem verheißen ist. We haven't seen it. Noch haben wir es nicht gesehen. It's been promised by God. Doch verheißen von Gott. And we are children of promise. Und wir sind die Kinder der Verheißung. We live by the promises of God. Wir leben nach den Verheißungen Gottes. God doesn't promise me that I will be able to do something for him. Gott hat verheißt mir nicht, dass ich fähig sein werde, etwas für ihn zu tun. Every promise of God is something that God says He will do through us or for us. Jede Verheißung, die Gott uns gibt, ist etwas, was Gott durch uns oder für uns tut oder tun will. And when I am set in my mind, und wenn ich gesetzt bin in meinem Verstand, doing something for God, oder wenn ich mir vornehme, etwas für Gott zu tun, I'm under the law. Bin ich unter dem Gesetz. God is not interested. Gott interessiert sich it looks nicht dafür. Noble, es sieht nobel aus. It sounds so spiritual, klingt so geistlich. And nobody can tell the difference as you speak, und keiner kann den Unterschied erkennen rein an der Rede. But the Holy Spirit can look into the heart, doch der Heilige Geist kann ins Herz schauen. In Hebrews 4:12, Hebräer 4:12, and can discern, er durchforscht es, the thoughts, kann die Gedanken, the motives, abschätzen und die Motive of the heart, des Herzens, and can see little Dagon in there reigning, und sieht den kleinen Dagon dort, little Dagon, der kleine in Dagon, the heart, im Herzen, right next to God, neben Gott, and God says no way, und Gott sagt nein, auf keinen Fall. I will not reign in your heart, ich werde nicht in deinem Herzen regieren, as some religious relic. Als religiöses Relikt. You can have me in your thoughts. Du kannst mich im Gedanken but haben. It's interesting, aber es ist interessant. The reality of God for some people, Gottes Realität für manche Leute, doesn't go any further than their own thoughts. Geht nicht jenseits ihrer eigenen Gedanken. God is just in their thought. Gott ist nur im Gedanken. He's not the God of the universe. Er ist nicht der Gott des Universums. He's just the God of their thoughts. Er ist der Gott der Gedanken. He's imprisoned to their thoughts. Oder gefangen in ihren Gedanken. And sometimes they let God out. Manchmal lassen sie Gott raus. But don't get too big, God. Aber lieber Gott, werde nicht so groß. They're totally in control of who God is. Sie kontrollieren das völlig, wer Gott sein soll in now dem Leben. Now watch this, verse 27. Vers 27. I love this verse. Diesen Vers liebe ich. For it is written. Denn es steht geschrieben. Rejoice, barren woman. Freu dich, du Unfruchtbare. Who does not bear. Die du nicht gebierst. We should memorize that. Wir sollten das auswendig. Put it in our bathroom on the door. Sollte es auch an die Klotür geben. Rejoice, barren woman who does not bear. Freu dich, du Unfruchtbare. Break forth and shout. Brich in Jubel aus. Who are not in labor. Und rufe laut, die du keine Geburtswehen erleidest. Strange. Ist das what is he talking seltsam? About? Was meint er damit? For more numerous are the children of the desolate than the one who has a husband. Denn die Kinder der Einsamen sind zahlreicher als derjenigen, die den Mann hat. And you, brethren, like Isaac, are children of promise. Ihr aber, Brüder, seid wie Isaac, Kinder der Verheißung. But as at that time he who was born according to the flesh, aber so wie damals der nach dem Fleisch geborene, persecuted him who was born according to the Spirit, den nach dem Geist geborenen verfolgte. And so it is now. So ist es auch jetzt. Genauso ist es auch jetzt. If we don't understand, wenn wir nicht verstehen, and get a grasp of what spirituality is, und wirklich Einsicht bekommen, was Geistlichkeit bedeutet, we will persecute those who are spiritual, verfolgen wir sogar die, die geistlich sind, in the name of spirituality, im Namen der Geistlichkeit. Now, rejoice, O barren one. Freu dich, du Unfruchtbare. This is where spirituality begins. Hier fängt Geistlichkeit an. Humility before God. Demut vor Gott. What is humility? Und was ist Demut? I know. Ich weiß. I am convinced. Ich bin überzeugt. I have concluded. Ich habe, meine Schlussfolgerung ist es, that without God, dass ohne Gott, I can't do anything. Kann ich nichts tun. Many of us are not convinced. Viele von uns sind nicht überzeugt. We are confessing that. Wir sprechen es zwar aus. We're hoping that. Wir hoffen das. Maybe. Vielleicht. But we're not really convinced. Doch nicht tief überzeugt. This is where tribulation comes in. Hier kommt die Trübsal hinein. Where God draws out the natural strength. Wer Gott die natürliche Stärke hervorstreicht. God puts you in a situation. Er gibt uns eine Situation and lets you draw from strength, und lässt dich Stärke, also sozusagen Stärke herholen. But whose strength? But welche Stärke? Now we begin to see how humble we are. Nun werden wir sehen, wie demütig wir wirklich sind. But when we come to this place of being barren, doch im Platz der Unfruchtbarkeit, wenn wir dort sind, the scripture says, rejoice. Dann sagt die Schrift, freu dich. Can you love your husband? Kannst du deinen Mann lieben? Let's say this, can you honor him? Kannst du ihn ehren? No. Nein. No, I can't. Nein, kann ich nicht. Rejoice. Freu dich. Rejoice. Freu dich. Can you love your wife? Kannst du deine Frau lieben? I can't. Nein. Not like God says so. Nicht so, wie Gott es sagt. Rejoice. Freu dich. Barrenness is the beginning. Unfruchtbarkeit ist der Anfang. This is a blessing. Das ist ein Segen. When I come to the place where I no longer look to myself. Wenn ich einen Platz erlange, wo ich nicht mehr auf mich selber schaue. This is where Dagon is dethroned in our heart. Da wird Dagon in unserem Herzen enthauptet. Dagon represents my natural mind, my natural strength. Dagon repräsentiert mein natürlichen Verstand, meine natürliche Stärke. God will not give his glory to another. Gott wird seine Herrlichkeit nicht wem anderen geben. So the person sounds spiritual. Die Person hört sich geistlich sound an. Sound biblical. Biblisch. They've got goals and purposes. Die haben Ziele, die haben Pläne. But where's the glory? Aber wo ist die Herrlichkeit? Where's the blessing? Wo ist der Segen? Where's the joy? Wo ist die Freude? The peace. Der Friede. The love. Die Liebe. The power. Die Kraft. The unity. Die Einheit. Where are all these things? Wo sind all diese Dinge? I don't know. Ich weiß nicht. Yeah, where are they? Wo sind sie? God will not put his glory upon another. Gott wird nicht die Herrlichkeit auf dem anderen geben. Oh, now I'm bummed out. Jetzt bin ich aber wirklich enttäuscht. Now I'm sad. Jetzt bin ich traurig. Rejoice. Schön. Now I feel barren. Jetzt fühle ich mich unfruchtbar. Now I'm empty. Jetzt bin ich leer. Now I want to die. Jetzt will ich sterben. Good. Schön. Good. Schön. Let's all rejoice. Freuen wir uns alle. Dagon is dethroned. Dagon ist entthront. What? Was? Dagon is dethroned. Dagon ist entthront. What do you mean? Was bedeutet das? This is Dagon. Das ist Dagon. You are no longer looking to yourself. Du vertraust nicht mehr auf dich selber. We're looking to the promise. Sondern du schaust auf die Verheißung. It is amazing. Es ist erstaunlich. How people enthrone themselves. Wie Leute sich selber in den Thron setzen. Dagon is in the temple. Dagon ist im Tempel. And people search for the glory of God. Und Leute suchen nach Gottes Herrlichkeit. And they do everything und sie machen alles except dethrone Dagon. Außer den Dagon vom Thron zu nehmen. They want Jesus to co-reign with their natural mind. Sie wollen Jesus zusammen regieren lassen mit ihrem natürlichen Verstand. And this is Hagar and this is Sarah. Und das ist Hagar und das ist Sarah. And the way that we dethrone Dagon, und wie wir mit Dagon umgehen in der Entthronung, is we allow God to humble us. Funktioniert so, wir lassen Gott zu, dass er uns demütigt. Humble yourself under the mighty hand of God. Demütige dich unter der mächtigen Hand Gottes. Now listen to this. Passt auf. Christians try to humble themselves. Christen versuchen sich selbst zu demütigen. But Dagon is still on the throne. Jedoch ist Dagon auf dem Thron noch I've immer. I've seen so many people do this. So viele Leute habe ich beobachtet, die das machen. I have seen people on their knees. Ich habe Leute gesehen, während sie hinknien. Crying. Weinen. Oh God, oh God, oh God. Oh God. And all it is. Doch alles was es ist. Is Dagon. Es ist Dagon. They will do any form of religious activity. Sie werden jede Art von religiöser Aktivität tun. Except one thing. Außer einem. They will not humble themselves before God. Werden sich nicht vor Gott demütigen. And they will not say. Und werden nicht sagen. God, I cannot even humble myself. Gott, ich bin nicht mal in der Lage, mich selbst demütig zu machen. Even my humility. Selbst meine Demut. Is saturated with arrogance and pride. Ist vollgefüllt mit Arroganz und Stolz. I think it was George Whitfield. George Whitfield, glaube ich, he said, even our tears of repentance, selbst die Tränen der Buße, der Umkehr, need to be washed in the blood of Christ. Müssen im Blut Christi gewaschen werden. And we need to go before God and wir müssen vor Gott hintreten. Let's say this. Let's sagen wir das so. We need to receive. Wir müssen empfangen. The hand of God. Gottes Hand in my life, in unserem Leben, humbling me, die uns demütig macht. If I humble myself, wenn ich mich selber demütig mache, without God involved, ohne dass Gott dabei ist, Dagon just gets all the glory. Bekommt Dagon die Herrlichkeit oder den Ruhm. What's wrong with you? Was klappt bei dir nicht? You just gotta humble yourself like me. Du musst dich nur so demütig machen wie ich mich. I humbled myself. Ich habe mich demütig gemacht. And God blessed me. Und Gott hat mich gesegnet. I humbled myself. Weil ich mich demütig gemacht habe. Well, where's the glory? Und wo, wer kriegt den Ruhm? What glory? Welchen Ruhm? Where's the blessing? Wo ist der Segen? What blessing? Welchen Segen? Yeah, you see, it's just you. Ja, das ist bist it's all you. Du, das bist du. When we take the glory, wenn wir die Ehre in Empfang his nehmen, glory departs. Wird seine Ehre weggehen. This is the principle. Das ist das Prinzip. And we need to be so careful. Und wir müssen so achtsam sein. And I need to live a life. Und wir müssen, ich muss ein Leben leben. Understanding. Und verstehen. That God orchestrates circumstances. Dass Gott Situationen fabriziert, Umstände. To dethrone Dagon. Die dazu geeignet sind, meinen Dagon vom Thron zu stoßen. I will not dethrone him. Weil ich selber werde ihn nicht vom Thron stoßen. Dagon nehmen. Cannot dethrone Dagon. Dagon kann sich selbst nicht vom Thron nehmen. Okay, Dagon, time gut, to Dagon. Go. Los, es ist Zeit, dass du wegmarschierst. Dagon's gone. Dagon ist weg. No, a bigger one just came in. Nein, eigentlich ist noch ein größerer hereingekommen. Dagon can't dethrone Dagon. Dagon kann nicht Dagon entthronen. Christ has to come in. Christus muss hinein. Through the promise. Durch die Verheißung. We live by the promises. Wir leben nach den Verheißungen. God, I can't do this. Gott, das kann ich nicht tun. But you promised. Aber du hast es versprochen. You would never leave me. Du wirst mich nicht. You promised. Weg, wirst mich nie allein lassen. That the Holy Spirit would come in and give me strength. Du hast verheißen, dass der Heilige Geist kommen wird und mir Stärke verleihen in Ephesians 3. In Epheser 3. In the inner man. im innersten Menschen. Please, bitte. You promised that you would cleanse me. Du hast versprochen, dass du mich reinigen wirst. All unrighteousness. Von aller Ungerechtigkeit. Please, bitte. I am barren. Ich bin unfruchtbar. Do you see, God, if you don't act toward me, wenn du Gott nicht mir gegenüber etwas tust, I am nothing. Dann bin ich ein Niemand. Nothing. Ein Niemand. And if I act, und wenn ich handle, I will just glory all the more. Werde ich die Ehre nur noch mehr für mich in Anspruch nehmen. So I trust your promise. Ich vertraue aber deiner Verheißung. I'm here to listen. Ich bin da, um zu hören. About what you want to do. Um zu hören, was du tun willst. Oh Lord, oh Herr, do that in my life. Bitte mach das in meinem I'm Leben. Barren. Ich bin unfruchtbar. Will you glory when I do it? Willst du die Ehre nehmen, wenn ich das dann mache? Glory in what? Ehre in was? In you. In dich. It's you. Es bist du. And so the Apostle Paul said. Und so sagte der Apostel Paulus. 1 Corinthians 15:10. 1. Korinther 15:10. I am. Ich bin. What I am. Der ich bin. By the grace of God. Durch die Gnade Gottes. And the grace of God that was toward me was not in vain. Und die Gnade Gottes mir gegenüber war nicht umsonst. For I worked harder than them all. Denn ich mühte und arbeitete mehr als sie alle. But. Doch. But. Doch, doch, doch. It was not I. Doch nicht ich. It was not Dagon. Es war nicht Dagon. It wasn't I. Es war nicht ich. But it was Christ. Es war Christus. The glory went to him. Die Ehre ging zu ihm. Maybe we're in that place tonight. Vielleicht sind wir heute in diesem, you know what? Platz, in dieser Rejoice. Situation. Freu dich. Rejoice. Freu dich. Go home tonight and say, God, I'm so thankful. Geh heim und sag danke Gott. I'm barren. Ich bin unfruchtbar. I can do nothing. Ich kann nichts tun. Now I can believe you to do it in my life. Doch jetzt kann ich daran glauben, dass du es in meinem Leben tust. How many people have tried to lose weight just to end? Zum Beispiel, wie viele Leute haben versucht abzunehmen? It's like you try to lose weight, it's like, du versuchst abzunehmen. I got the best weight loss program in the world. Ich habe das beste Gewichtsverlierprogramm, der Abnehmprogramm der Welt. This is going to be nothing. Das wird nichts. And you know what? God, weißt du, Gott? God will not share his glory with some weight loss program. Gott wird nicht konkurrieren mit irgendeinem Diät oder Abnehmprogramm. God wants it submitted to him. Gott möchte, dass es ihm untergeordnet ist. I just heard a testimony from someone this week. Ich habe nämlich diese Woche ein Zeugnis gehört, diese Woche, und es ist wunderschön. They said to me, und da hörte ich, I'm losing weight. Ich nehme ab. Because, weil, I'm trusting God for it now. Weil ich Gott traue dafür. I went to God in prayer. Ich bin zu Gott im Gebet and gegangen. And now it's working. Und es jetzt funktioniert. That's it. Das ist es. That's it. Dagon's off the throne. Dagon sitzt nicht mehr am Thron. Right? It's Christ. Es ist Christus. In every area of our life. In jedem Bereich unseres Lebens. Amen. Amen. Let's pray. Beten wir. Father in heaven, we thank you today. Vater im Himmel, wir danken dir heute. It's not us. Dass es nicht uns ist. It's you. Sondern du. And we help us when we're self-deceived. Und hilf uns, wenn wir uns selbst in die Irre führen. And we think it's us. Und wir der Meinung sind, dass es wir sind. As we say it's you. Aber dabei gleichzeitig sagen, dass es du es bist. But we think it's us. Und glauben doch, dass es wir selbst sind. Convict us, Lord, in our hearts. Überführe uns in unseren Herzen. And show us. Und zeig uns. So that the glory may not depart. Dass die Herrlichkeit von Gott nicht weggeht. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Thank you for listening.